Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zetkel der Partei der Arbeit Koreas fand am 17. Juni im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Veranstaltung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes statt. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Mitglieder des Frauenbundes in der Stadt Pyongyang nahmen an der Veranstaltung teil. Die Redner erzählten eindrucksvoll darüber, dass Kim Jong-il seit Beginn seiner Arbeit im Zetkel der Partei der Arbeit Koreas jahrzehntelang die Partei der Arbeit Koreas zum Sieg und Ruhm geführt und dabei seinen revolutionären Kampfgenossen große Liebe und Fürsorgen erwiesen hatte.